Herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts in dieser Stadt. Heute mal mit ein paar Schenkelklopfern. Genau, heute wird's richtig witzig. Es soll um Berliner Witze gehen. Genau. Ich weiß nicht, ob Berliner Witze anders sind als andere regionale Witze. Ich habe die ja jetzt ein bisschen überflogen. Es ist halt sehr redensartlich. Also man ja, okay, es lebt von der Mundart. Aber ja, ich meine, wenn du den gleichen Witz mit einem anderen Dialekt vorliest, ist der dann genau der gleiche Witz? Oder würde ich glaube nicht. Ich glaube, der funktioniert nicht. Meinst du, nur Berliner lachen über so einen Scheiß? Ja, glaube. Okay. Also mal gucken. Wir machen auf jeden Fall heute quasi so eine Art Wettkampf. Ja. Genau. Wir lesen uns abwechselnd Berliner Witze vor. Immer jeder einen. Und der zuerst lachen muss, weil die sind gar nicht so gut, um ehrlich zu sein, der hat verloren. Der ist dann raus. Der ist raus. Es gibt eine Chance. Eine Chance, genau. Und aber, letztes Mal schon angekündigt, diesmal ein Heißgetränk. Genau. Möchtest du erzählen? Ja, eine Zuhörerin von uns hat uns den empfohlen. Es ist ein Kaffeeladen hier in Berlin. Die haben zwei Filialen. Mhm. Wo? Eine ist in der Wörterstraße 23 im Winzviertel, also Richtung Prenzlauer Berg oder Prenzlauer Berg. Und der zweite liegt im Wedding in der Müllerstraße 146. Okay. Frauen geführt und die rösten den Kaffee, also so wie ich das verstanden habe, zum Teil selber, zum Teil über andere. Okay. Aber der Kaffee selbst, ist der auch aus Berlin? Der Kaffee selbst ist leider nicht aus Berlin. Der wächst hier leider nicht, zum Beispiel im Plenterwald oder so. Okay. Ja, ist leider so. Ja, okay. Ja, gut. Mein Gott, man kann nicht alles haben. Ist nicht in Berlin gewachsen, aber zumindest in Berlin geröstet. Und ich probiere mal. Du hast mir schon eingegossen. Genau. Ja, der schmeckt gut. Ja. Ist empfehlenswert. Also vielen Dank für diesen Tipp. Wer wirklich mal Berlin... Ich bin großer Kaffee-Fan und das ist wirklich, also, nice. Zumal hat ja auch ein Berliner Geschäft was davon. Ja. Genau, hat ein Local... Wir sind hier voll local und voll sustainable. Genau. Und environmental friendly und fair trade und was weiß ich, alles. Ja. Ist auch vegan. Ja, also hier die ganzen Hippies, ihr könnt alle abfeiern. Und ich bin zwar kein Hippie, aber ich feiere auch ab. Und der Kaffee kann sogar online bestellt werden. Also für diejenigen, die jetzt nicht rausgehen möchten, gerne bestellen. Genau. Über Coffee Star, so heißt der Laden. Wir können das in die Shownotes packen am Ende. Genau. Okay, ja, heute Berliner Witze, wie gesagt, angekündigt. Wir lesen uns gegenseitig abwechselnd Witze vor. Und wenn Saban dann gelacht hat, dann hat er verloren. Ich bin ein sehr ernster Mensch, ich lache nie. Ich lache auch nie. Also wir sind immer sehr bierernst. Okay. Was gibt's hier nicht? Okay, fängst du an oder fange ich an? Ich würde sagen, du fängst an. Okay. Bist du bereit? Nicht wirklich. Ich lache nämlich immer auch bei den schlechtesten Witzen. Okay. Okay. Doch. Im Berliner Beamter wird gefragt, warum man einen faulen Apfel isst. Meint dieser, als ich angefangen habe, war der noch gut. Ist schwer. Okay. Hätte fast losprusten müssen. Okay. Ja? Okay. Frau Kuwieski holt ihren Mann in der Kneipe ab und kriegt einen Schnaps spendiert. Sie schüttelt sich. Das schmeckt ja ekelhaft. Siehst du mein Kuwieski? Und da denkst du immer, dass ich mich hier amüsiere. Okay. Geht ein Mann nachts durch Ostberlin und schreit, Scheiß Staat, Scheiß Regierung. Kommt ein Stasi-Offizier und nimmt ihn fest. Fragt der Mann, weshalb verhaften Sie mich denn? Antwortet der Offizier, Sie haben gerufen, Scheiß Staat, Scheiß Regierung. Sagt der Mann, ich habe aber gar nicht gesagt, welchen Scheiß Staat und welche Scheiß Regierung ich meine. Daraufhin lässt der Offizier ihn laufen. Kurze Zeit später nimmt er den Mann erneut fest, woraufhin dieser nach dem Grund der erneuten Verhaftung fragt. Antwortet der Stasi-Offizier, es gibt nur einen Scheißstaat und eine Scheißregierung. Okay. Puh. Okay. Er grinst schon maximal. Ja, ich grinse. Also das ist wirklich, das ist schwierig. Also, beim nächsten habe ich dich, vertrau mir. Der ist richtig maximal witzig. Vielleicht klappt der ja auch. Ein Berliner fragt am Münchner Hauptbahnhof einen Einheimischen nach dem Weg. Und zwar in seiner gewohnten, unverschämten Berliner Art. Hey Sie, wo geht denn das hier zum Marienplatz? Der Münchner, wenn Sie mich anständig fragen, dann sage ich es Ihnen vielleicht. Der Berliner: Nö, der verlof ich mir lieber. Okay. Okay. Das Problem ist, ich muss selber fast über diese Witze lachen. Okay. Wie geht das nicht? Nein, ich muss gar nicht lachen. Ich bin maximal ernst. Also, hier wird gegrinst. Das kann man schon sagen. Stimmt überhaupt nicht. Im Hörsaal in der Humboldt-Universität sind zwei Jadrobenhaken angebracht worden. Darüber ein Schild. Nur für Dozenten. Am nächsten Tag klebt ein Zettel unter, aber auch für Mäntel geeignet. Kai, ich lach darüber. Okay, komm, ich hab noch zwei Witze. Also, wir haben ja beide gelacht. Mal gucken. Okay, okay. Also, das schneiden wir raus. Ja. Wir schneiden auch das Lachen raus. Ja. Wir haben gar nicht gelacht. Wir haben gar nicht gelacht. Okay. Du bist dran, ne? Ah, ich bin dran, ja. Dein Verlobter stottert ja, sagt die Mutter ganz entsetzt zu ihrer Tochter. Das macht nichts. Wenn wir verheiratet sind, hat er sowieso nichts mehr zu sagen. Oh Mann. Das ging, ich muss sagen, schneller als erwartet. Nein, Mann, es kann doch nicht sein, dass wir über so einen Schmutz lachen. Komm, dann Best of Three. Okay, Best of Three. Yeah, ja, Best of Three. Moment, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja. Sagt ein Mann zu seiner Frau: Ach Erna, hieß doch mal draußen das Blumenbeet. Aber Heinrich, es regnet doch. Egal, nimm den Schirm mit. Das Problem ist, den habe ich bei mir auch markiert, weil ich den auch dir vorlesen wollte. Ich wollte dir den mit dem Münchner Hauptbahnhof auch vorlesen. Ach Mist. Ja. Okay, dann bin ich jetzt wieder dran. Chef, wir haben eine ganze Menge Post aufzuarbeiten. Das ist bestimmt Arbeit für Wochen. Was schreiben Sie zuerst? Die Sekretärin: Meine Kündigung. Also das Problem ist, ich kann dir dabei nicht ins Gesicht gucken. Nee, das ist mal wirklich viel schwieriger. Ja, so, ich meine, der Witz, wenn ich den nur lese, dann denke ich mir, okay, whack. Ja. Aber wenn du mir den einfach so trocken vorliest, ja, und ich denke mir so, wow, ich bin raus. Ja, okay. Das ist schwieriger als gedacht. Ah, den Bahnhofwitz, den hatten wir ja tatsächlich. Ja, genau. Ein Kölner und ein Berliner wetten, wer am besten lügen kann. Wetteinsatz sind 5 Euro. Der Kölner: Neulich bin ich von der Spitze des Kölner Doms aus wie ein Vogel über Köln geflogen. Wortlos steckt der Berliner beide 5-Euro-Scheine ein. Was denn, ruft der Kölner, du hast doch noch gar nicht gelogen. Darauf der Berliner: Ich hab dir fliehen sehen. Okay, wir sind beide raus. Ja, wir sind raus. Das ist, Wir haben beide schon 4-mal gelacht. Ja, okay. Wollen wir das einfach ungeschnitten hochladen? Ja. Okay. Aber wir haben ja noch was für euch. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. In unserer Recherche, ob Berliner Witze, sind wir auf ein Buch gestoßen, in dem Biedermeier-Witze gesammelt sind. Ganz genau. Und genau, und da sind Witze gesammelt, über die man offensichtlich vor 200-300 Jahren gelacht hat. Und weil es in der Public Domain ist, dürfen wir euch das zeigen. Das gibt es nämlich auf Projekt Gutenberg und wahrscheinlich auch auf den anderen einschlägigen Portalen, wo man Public Domain E-Books bekommt. Packen wir in die Shownotes. Ich gucke es mir auch mal an. Mal gucken, ob die genauso lustig sind wie die Witze, die wir gerade vorgelesen haben. Ich habe da schon mal ein bisschen durchgescrollt. Es ist sehr altertümlich, ja. Okay. Aber es ist nicht unaktuell. Also man kann ein paar Witze tatsächlich noch heute gut finden. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also worüber hat man wohl in Berlin in der Biedermeier-Zeit gelacht? Wir finden es raus. Ich finde es raus. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche zu einer neuen Folge von In dieser Stadt. Jo, macht's gut, Nachbarn. Bis dahin. Ciao.